Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. The next verse is a very, very beautiful and important verse. Der nächste Vers ist ein äußerst schöner und wichtiger Vers. The Apostle Paul says, you say, under grace there are no rules. Der Apostel Paulus sagt in Vers 23, ihr sagt, unter der Gnade gibt es keine Regeln. And we are free to do anything we please. Und wir sind frei, alles zu tun, was wir wollen. I love how he simply says, not exactly. Ich liebe es, wie er einfach sagt, nicht wirklich. Now, this is a very important truth that we have to emphasize and re-emphasize all the time. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit, die wir immer wieder betonen müssen. Few people know the pain I have suffered because of exactly this. Nur wenige Menschen kennen den Schmerz, den ich wegen genau dieser Tatsache erlitten habe. I think Daniel understands this maybe better than anybody else. Ich glaube, Daniel versteht das wahrscheinlich besser als jeder andere. When the Lord began to open my own eyes away from religion and to the new covenant, als der Herr anfing, mir die Augen zu öffnen, weg von der Religion und hin zum neuen Bund, and when I began to see how beautiful and powerful that covenant is, und als ich anfing zu sehen, wie schön und mächtig dieser Bund ist. And how our sins are forgiven, past, present and future. Und wie unsere Sünden vergeben sind, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. And how our salvation is secure because of Jesus, not because of us. Wie unsere Errettung wegen Jesus gewiss ist und nicht wegen uns. And when I began to spread this beautiful news all over the world. Und als ich anfing, diese wunderbare Nachricht in der ganzen Welt zu verbreiten, then I had the same experience that the Apostle Paul had. Da machte ich die gleiche Erfahrung wie der Apostel Paulus. The people thought, oh well, if all of my sins are forgiven, past, present and future, then it doesn't matter if I sin. Die Leute dachten, na ja, wenn mir alle meine Sünden vergeben sind, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, dann ist es doch egal, ob ich sündige. And there came a point where it hurt me so much I thought, I'm going to stop teaching that. Irgendwann hat mich das so sehr verletzt, dass ich dachte, ich höre auf, dies zu lehren. And I remember when the Lord said to me, Reinhard, Paul suffered from the same thing. Ich erinnere mich, wie der Herr zu mir sagte, Reinhard, Paulus litt unter der gleichen Sache. He preached grace and people abused grace. Er hat Gnade gepredigt und die Leute haben die Gnade missbraucht. He said, don't quit, just correct it. Der Herr sagte, hör nicht auf, sondern korrigiere es. Now, I understand that all the teaching of law and religion and mixture of the two covenants that we've had in the church for centuries. Ich verstehe, dass die ganze Lehre von Gesetz und Religion und die Vermischung der beiden Bündnisse, die wir in der Gemeinde seit Jahrhunderten haben, has caused the people of God so much pain and confusion. Dem Volk Gottes so viel Schmerz und Verwirrung gebracht hat. So now finally they heard the liberating truth of the new covenant and true grace. Als sie nun endlich die befreiende Wahrheit des neuen Bundes und der wahren Gnade hörten, and now of course they gone to the other extreme, they reacted. Sind sie natürlich ins andere Extrem verfallen und haben reagiert. But we can never react. We have to teach the truth and Jesus is the only truth. Aber wir können niemals reagieren. Wir müssen die Wahrheit lehren und Jesus ist die einzige Wahrheit. So on one hand I understand it, on the other hand it's upsetting. Einerseits verstehe ich es ja, aber andererseits ist es ärgerlich. You know, so Paul is himself here says, well, you can't live like you're not under any rule. Paulus sagt hier selbst, ihr könnt nicht so leben, als ob ihr keinen Regeln unterworfen wäret. But isn't he the one who said, we live under grace and not under law, not under rules? Aber ist er nicht derjenige, der auch sagt, dass wir unter der Gnade leben, nicht unter dem Gesetz, nicht unter Regeln? Look, we've been delivered from the law, meaning, wir sind vom Gesetz befreit worden, was bedeutet, that we do not relate to God based on the law anymore. Dass wir nicht mehr auf der Grundlage des Gesetzes mit Gott in Beziehung stehen. But we have not been delivered from the law in the sense that we can live in lawlessness. Aber wir sind nicht in dem Sinne vom Gesetz befreit worden, dass wir in Gesetzlosigkeit leben können. You know, it's a strong word what the Bible uses for iniquity. Es ist ein starkes Wort, das die Bibel für Ungerechtigkeit verwendet. It means people who live like there's absolutely no law, they can do whatever they want. Das bedeutet, dass die Menschen so leben, als gäbe es kein Gesetz und sie könnten tun, was sie wollen. And the Bible says that in the last days this will actually increase. Die Bibel sagt, dass dies in der Endzeit sogar noch zunehmen wird. zunehmen wird. So iniquity, people who live like they allow to themselves, is going to increase. Ungerechtigkeit und Menschen, die so leben, als seien sie sich selbst eingesetzt, werden also zunehmen. We live by the law of love, which means life is not about me, life is about God and others. Wir leben nach dem Gesetz der Liebe, das heißt, es geht im Leben nicht um mich. Im Leben geht es um Gott und andere. Now, I want you to think about something. Ich möchte, dass du über etwas nachdenkst. A teaching that says that because you're under grace, you don't have to obey any rules, do whatever you want. It's not grace. Eine Lehre, die besagt, dass du, weil du unter der Gnade stehst, keine Regeln befolgen musst und tun kannst, was du willst, ist keine Gnade. At least it's not a biblical teaching of grace. Zumindest ist es keine biblische Lehre der Gnade. Because the biblical teaching of grace is not freedom to sin, but freedom from sin. Denn die biblische Lehre von der Gnade ist nicht die Freiheit zur Sünde, sondern die Freiheit von der Sünde. So once we understand how painful sin is to God and how destructive it is to us. Sobald wir verstehen, wie schmerzhaft die Sünde für Gott und wie zerstörerisch sie für uns ist, we will never ask a question like it is asked here. Werden wir niemals eine Frage wie diese hier stellen. So, I am in no rules. I do whatever I want. Ich befolge also keine Regeln. Ich mache, was ich will. No. Nein. Look, in a healthy marriage, in einer gesunden Ehe, you are supposed to be unconditionally accepted and loved. Solltest du bedingungslos akzeptiert und geliebt werden. But in a healthy marriage, it doesn't mean you can do whatever you want. Eine gesunde Ehe zu führen bedeutet nicht, dass du tun kannst, was du willst. It will be the end of your healthy marriage. Das wäre das Ende deiner gesunden Ehe. And we have to understand this with Jesus too. Das müssen wir auch in Bezug auf Jesus verstehen. When we talk about grace, wenn wir über Gnade sprechen, and I've studied the subject a lot. Und ich habe mich viel mit diesem Thema beschäftigt. I think one of my at least one of my very favorite Bible verses ist zumindest einer meiner Lieblingsverse in the connection of grace is this verse. In Bezug auf Gnade folgender Vers. When Paul tells Titus, als Paulus zu Titus spricht, he said, grace has come to all men, sagt er, die Gnade ist zu allen Menschen gekommen, to teach them. Um sie zu lehren. Very interesting. He says, the saving grace has come to all men to teach. Sehr interessant. Er sagt, die rettende Gnade ist zu allen Menschen gekommen, um sie zu lehren. To teach what? Um was zu lehren? To abstain from worldly lusts. Sich von den weltlichen Begierden zu enthalten. You see, I'm not sure anybody really understood grace until they've understood that grace wants to teach you to live a life free from sin. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand die Gnade wirklich versteht, bevor er nicht verstanden hat, dass die Gnade einen lehrt, ein Leben frei von Sünde zu führen. People who have the greatest revelation of the favor of God coming through grace. Menschen, die die größte Offenbarung der Gunst Gottes durch die Gnade haben, but have not yet understood that grace wants to teach them to live free from sin. Aber noch nicht verstanden haben, dass die Gnade sie lehren will, frei von Sünde zu leben. I don't believe they've understood grace. Haben meiner Meinung nach die Gnade nicht verstanden. I need some more devotions about this subject. Ich brauche noch ein paar Andachten zu diesem Thema. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.